Messer ab, meinen allerschönsten Hut auf. Gürtelschnalle frisch poliert, den Bauch rein und die Brust raus. Ja, mein Pferd hat ein verchromtes Eisen auf seinem Huf drauf. Zwinker jeder Dame zu, weil ich weiß, ich seh gut aus. Sowas habt ihr nie gesehen. Die Welt steht Kopf und nicht daneben. Asshalm in der Fresse, du erkennst mich an meinem Lachen. Und ja, ich zieh noch schneller als mein Schatten. Mir gehört die Stadt. Mir gehört der Tag und auch die Nacht. Glaub mir, auf mich ist immer Verlass. Weil ich habe, was ich hab. Und ich mache, was ich mach. Mir gehört die, ja, mir gehört die Sterne-Ecke. Nehmen sie einem kleinen Jungen die Sneaker weg. Hände hoch, stehen geblieben, hier kommt der Banditenschreck. Ring der Stadt Manieren bei, auch wenn ich mir den Kiefer brech. Ne Omi bekommt alles mit, ich nick ihr zu und grüß sie nett. Sowas habt ihr nie gesehen. Steht Kopf und nicht daneben. Asshalm in der Fresse, du erkennst mich an meinem Lachen. Und ja, ich zieh noch schneller als mein Schatten. Mir gehört die Stadt. Mir gehört der Tag und auch die Nacht. Glaub mir, auf mich ist immer Verlass. Weil ich habe, was ich hab. Und ich mache, was ich mach. Mir gehört die, ja, mir gehört die Stadt. Mir gehört der Tag und auch die Nacht. Glaub mir, auf mich ist immer Verlass. Weil ich habe, was ich hab. Und ich mache, was ich mach. Mir gehört die, ja, mir gehört die Stadt. Ja, mir gehört die Stadt. Glaub mir, auf mich ist immer Verlass. Weil ich habe, was ich hab. Und ich mache, was ich mach. Mir gehört die, ja, mir gehört die.